Die Auslandskoreaner überall in der Welt schlossen sich am 28. Oktober gleichzeitig der politischen Manifestationsbewegung der Südkoreaner für den Rücktritt des Bakun-Regimes an. Die Landsleute in 50 Ländern veröffentlichten an diesem Tag im gemeinsamen Namen eine politische Erklärung mit der Forderung nach der Amtsenthebung der Präsidentin Park Geun-hye und begannen durch Internet die Massenunterschriftensammlung. Die chinesische Nachrichtenagentur Xinhua, die amerikanische Zeitung New York Times, die japanische Tokyo Shimbun, die britische Financial Times und weitere ausländische Medien berichteten als Eilmeldung über die Affäre der illegalen Einmischung einer Präsidentin Nahen privaten Frau in die Staatsverwaltung und über die daraus entstandenen katastrophale politische Lage in Südkorea.